Hallo und herzlich willkommen, liebes Nooviso-Publikum, heute bei einem Talk im Wohnzimmer. Mein heutiger Gast ist Michael Hüther. Er ist Historiker, Kindheitsforscher, Familienberater und seit neuestem auch Aktivist. Ich habe Michael Hüther kennengelernt in Leipzig am 7. November letzten Jahres, wo er für Eltern stehen auf der Bühne gestanden hat. Da haben wir uns kennengelernt, lieber Michael. Darum sagen wir du zueinander. Wir mögen uns. Schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Hallo Julia. Und du bist ja jetzt auch eigentlich Leipziger, ja? Wahl-Leipziger würde ich das mal nennen. Ja, ich wohne seit 2 Jahren in Leipzig. Bin also noch vor der ganzen Pandemie, also ich habe noch die 30-Jahr-Feiern der friedlichen Revolution miterlebt. Und es war eigentlich hat sich aus verschiedenen Dingen beruflich und privat ergeben, war eher ein Zufall, dass ich in Leipzig gelandet bin, stand nicht wirklich auf meinem Wunschzettel sozusagen. Aber das waren 2 tolle Jahre, also ich mag diese Stadt sehr gern. Aber es geht bald wieder nach Österreich. Aber ich habe die Zeit hier sehr genossen in Leipzig und in Sachsen. Du bist jetzt für mich wirklich ein ganz interessanter Gesprächspartner, gleich aus verschiedenen Gründen. Du bist ein Kosmopolit, du lebst in Österreich und in Deutschland. Du kannst sozusagen das eine Land aus der anderen Perspektive beurteilen und nachfühlen. Und du bist Historiker. Wir leben seit fast einem Jahr in wirklich historischen Zeiten, seit dieser Corona-Pandemie, dieser globalen. Und als Kindheitsforscher hast du eben ein ganz spezielles Augenmerk auf die Schwächsten in unserer Gesellschaft, nämlich die Kinder, und was machen die in dieser Krise eigentlich mit? Und das ist natürlich auch der Grund, weshalb du bei Eltern stehen auf der Bühne gestanden hast. Du hast mir erzählt in unserem Vorgespräch von einem Ereignis, das war jetzt ganz frisch in Leipzig, in der Innenstadt, als du mit deinem Sohn unterwegs gewesen bist. Kannst du das kurz erklären, was da passiert ist? Es ist an und für sich nichts, sage ich jetzt mal, Tragisches, aber ich bin mit meinem Sohn in die Innenstadt gefahren, weil wir was besorgen mussten, was es eben nur dort gab, trotz der ohnehin geschlossenen Geschäfte. Und es waren praktisch wirklich, es war gespenstisch, es war nichts los, dystopisch, leer, ein paar ganz wenige Menschen, die durch diese Riesenplätze und Gassen gegangen sind. Und diese eine Straße, die wir da, ich weiß nicht, wie sie heißt in der Innenstadt in Leipzig, gerade runtergegangen sind, waren wir zu diesem Zeitpunkt noch dazu die Einzigen. Und von unten kamen 3 Polizisten die Straße hoch und sozusagen auf uns zu. Und wir hatten keine Masken auf. Das ist ja Innenstadtsgebot auch hier in Sachsen, oder ich glaube inzwischen in ganz Deutschland. Und ich habe, aber wir waren, wie gesagt, im Freien und weit und breit kein Mensch. Und kamen diese 3 Polizisten auf uns zu und sprachen uns eben an. Und dass wir eben keine Masken tragen. Dann sage ich, ich wusste das gar nicht. Ja, mal abgesehen davon hat mein Sohn eine Maske mit dabei gehabt und gesagt, na gut, wenn er will, kann ich sie ja aufsetzen. Und bin ich mal auf Konfrontation gegangen. So, und mein Sohn, mein 13-Jähriger, ist aber befreit, weil er Atemnot hat und abgesehen davon, dass die Maskenpflicht für Kinder ohnehin mehr als fragwürdig ist, aber da kommen wir später noch zu sprechen. Und das war ganz witzig, und dann kam aber eigentlich der sprengende Punkt, was mich dann so fasziniert hat. Es war mehr oder weniger ruhig und gelassen, das Gespräch. Und dann sagt er, ich informiere Sie gleich, demnächst müssen Sie FFP2-Masken tragen. Und ich wusste das tatsächlich noch nicht. Ja. Sage ich, wo hier in Deutschland wirklich ist das? Und ich sage so im Österreichischen charmant, scherzhaft, ist das jetzt wirklich der Ernst? Also sollen jetzt überall öffentlichen Verkehrsmitteln, im Einzelhandel, vielleicht auch noch im Freien, vielleicht auch noch beim Fahrradfahren und Joggen, FFR sagt er ja. Und ich sage dann so, aber das ist aber nicht wahr, nicht? So ein bisschen scherzhaft. Und das war dann so faszinierend. Ich habe ihm auch beobachtet, den 2. Polizisten. Ne? Und an der Gestik und wie er sich verhalten hat, hast du einfach gemerkt, dass er das selber eigentlich nicht nachvollziehen kann. ja, dass ihm das einfach auch absurd erscheint. Ja, aber sie müssen halt ihren Dienst machen. Ja. Und da war einer der vielen Momente, und das eigentlich so ein ganz besonderer, dieses Erlebnis, wo mir vor allem als Historiker bange ist oder wird. Und wo ich mir denke, es gerade in Deutschland den Menschen einmal wieder wichtig ist zu sagen oder in Erinnerung zu rufen, die allergrößten Menschheitsverbrechen, und die sind eigentlich im 20. Jahrhundert passiert, und die sind noch nicht lange zurück, die sind nicht in Gehorsam, also die sind nicht in zivilen Ungehorsam, sondern in zivilen Gehorsam passiert. Und ich gerade Deutschland, das gilt aber auch für Österreich, sollte sich dessen wieder mal bewusst sein. Und es ist jedem Bürger, jedem Menschen erlaubt, selbst zu denken, selbst zu überprüfen und zu handeln. Und manchmal, oder die Geschichte zeigt ja wiederholt, dass der Widerstand des Volkes auch gegen Machthabenden gegebenenfalls nicht nur Pflicht, sondern einfach schlicht und greifend notwendig ist. Ja? Oder auch ich sag gern immer, die klügste Frau, die Deutschland jemals hervorgebracht hat, Hannah Arendt, hat ja immer wieder auch darauf hingewiesen und das ja auch in ihren sich auch komplexen, aber wichtigen Schriften und Warnschriften immer wieder aufgezeigt, wie in der Geschichte seit der Antike bis zum heutigen Tage und geradezu exemplarisch im 20. Jahrhundert, Politik und Macht und der Staat, ja, was auch immer das sein mag, immer wieder in Tyrannei umschlägt. Das ist ja sozusagen implizit eine immer bestehende Gefahr. Ja? Und das geht jetzt nicht einmal so, ob wer da dahinter liegt und wer da der Böse ist oder nicht, sondern dessen sollten wir uns immer bewusst sein. Macht korrumpiert immer. Ja? Und das ist ein grundsätzliches menschliches Problem, das wir mitschleppen seit Jahrtausenden. Ja? Und manchmal ist es besser, manchmal schlechter. Ja, dann kommt der Widerstand von unten oder breite Volksbewegungen oder je nachdem, wer an der Macht ist, kann es vielleicht dann wieder besser sein. Aber die Gefahr liegt doch nicht. Derzeit wird ja suggeriert, der Bürger sei die Gefahr. Ja. Aber ich kann nicht sehen, wir haben die historisch betrachtet in den letzten 70 Jahren in weiten Teilen Europas die friedlichste Gesellschaft, die wir zumindest seit den letzten 2.000, 3.000 Jahren hatten, also im Sinne des Zeitraumes von 70 Jahren, ja, hatten wir historisch noch nicht, zumindest nicht in Europa. Und ich denke mir, also noch disziplinierter und gehorsamer und fügiger wie diese Gesellschaft ist, die wir da schon seit langem haben, geht es ja eigentlich gar nicht. Man ist ja eigentlich sowieso schon ein zu viel. Ja? Die Gefahr liegt doch in der Überschätzung und in dem Absolutheit und in dem Zwang der politischen Äußerungen, Maßnahmen etc. Hier liegt im Moment definitiv Gefahr. Ja? Und das ist immer, und das sind ja keine absoluten, das ist ja, es wird ja jetzt so getan, als wären Politiker wie damals in der Kirche über Jahrhunderte Europa. Wir sind die Wahrheit, Kraft unserer Autoritäten. Wir bestimmen, was richtig und falsch ist. Ja? So, wir haben aber Aufklärung gehabt in Europa. Wir haben Französische Revolution gehabt. Wir haben ja einen jahrhundertelangen Kampf gehabt von Menschen, nicht von oben. Ja? Eben, dass wir prüfen, ja, dass das vor allem auch in Eigenverantwortung geht, etc., etc. Ja, und das wird jetzt im Moment alles zunichte gemacht, in einem unglaublich rasanten Tempo. Ja, ich habe kürzlich einen Medienartikel geschrieben, für mich fühlt sich das im Moment so an, als Historiker, als würde Europa alle negativen Geister der letzten 400 Jahre, die man wieder in die Flasche gesteckt hat, mit einem Schlag wieder aus der Flasche holen. Ja? Weil das zum Beispiel diese große Teile der Bevölkerung zu deformieren, wenn sie etwas hinterfragen, mit welchen Etiketten auch immer, Verschwörungstheoretiker, Rechter, Antisemit, die Liste wird ja immer länger an Etiketten, die man draufhauen muss, weil ja so viele und so unterschiedliche Menschen sind. Ja? Also die Nummer, jeder, der die Maßnahmen kritisiert, sei recht, na, das, dann müsste ja Deutschland inzwischen plötzlich 80% Rechte haben, na, das geht ja nicht. Ja? Und also muss man die Liste immer weiter, aber es ist absurd. Aber das ist doch nichts Neues, von Galileo rauf. Mhm. Ja? Und als Historiker, die hinterfragt haben und die Machthabenden kritisiert haben, haben aus historischer Sicht immer recht gehabt. Und die Machthabenden immer geirrt, ausnahmslos immer. Alle Errungenschaften, die Menschen heute in unserer Gesellschaft noch als selbstverständlich nehmen, die sind nicht selbstverständlich, wie soziale Friede, Meinungsäußerung, freie Meinungsäußerung, freie Berufswahl und. Das ist nicht von oben gekommen. Dafür haben Jahrhunderte Menschen gekämpft und dabei teilweise ihr Leben gelassen. Das, was heute noch selbstverständlich und ja in Gefahr ist, aber doch nicht von den Bürgern, weil die wollen es ja erhalten. Mhm. Ja? So gesehen sind die Bürger eigentlich sehr konservativ. Du hast ja vorhin Hannah Arendt angesprochen und unvergessen ist ja ihr Ausspruch, kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Und das ist eben eine intellektuelle Kraft und eine humane Kraft nach dieser Urkatastrophe, erst als Zweiter Weltkrieg im 20. Jahrhundert, als die Menschen wirklich vor den Trümmern ihres Angerichteten gestanden haben und sich wirklich eine neue Zivilisation, ein Humanismus ausgebildet hat, ein Demokratieverständnis und alle bürgerlichen Rechte, auf die wir jetzt mit Recht so stolz sind, die in unserem Grundgesetz ja auch eigentlich verbrieft sind, so sind wir aufgewachsen. Darauf schauen wir zurück. Und jetzt etabliert sich aber ein neues Herrschaftssystem, bei dem Nationalstaatlichkeit und Demokratie, Bürgerrechte eher im Weg stehen. Und da ändert sich der Ton. Macht wird wieder zementiert. In der Rhetorik bleiben wir zwar Demokratien und Nationalstaaten, aber eigentlich wird die Welt ja gerade hingetrieben zu einer globalisierten Welt, in der viel digitalisiert wird, die Überwachung zunimmt. In der Vergangenheit gab es dafür viele Gründe, wie zum Beispiel den Krieg gegen den Terror, dass man Überwachung braucht, um Terrorismus zu verhindern, weshalb ja jetzt auch viele Menschen vielleicht zu Recht befürchten, dass diese Corona-Pandemie benutzt wird, um dieses neue Herrschaftssystem weiter zu zementieren. Aber da möchte ich jetzt gar nicht in die Spekulation mit dir einsteigen. Aber doch möchte ich eines dazu sagen, weil da war jetzt ziemlich viel drin in dem, was du gesagt hast, um nochmal auf die HAA zurückzukommen. Der wichtigste Punkt, glaube ich, ist, wenn du den Ersten und Zweiten Weltkrieg angesprochen hast. Ich glaube, ich habe eine Mutter, die ist 90 Jahre alt. Die war noch Kind. Und sie ist Österreicherin. Die ist Österreicherin. Nein, meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Österreicher. Ah, okay. Die hat den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt als Kind. Mhm. Mit den dann, wie alle damals, mit dem dementsprechenden auch Traumen. Und meine Frau hat eine deutlich jüngere Mutter. Und die hat kürzlich zu ihrer Mutter, wie sie nach Österreich telefoniert hat, gesagt, das wird ja fast wie Faschismus und Totalitarismus. Ja? Und die ist nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, in einer Zeit, wo es sozusagen immer aufwärts ging, ja? In Wohlstand, Friedhaftigkeit. Wirtschaftswunder. Mhm. Genau. Und das große Problem eigentlich ist hier in weiten Teilen Europa, dass man Totalitarismus, also dass die wenigsten verstehen oder wissen, was eigentlich mit Totalitarismus gemeint ist, und dass man Nationalsozialismus immer mit dem Krieg in Verbindung bringt, also mit dem Zweiten Weltkrieg und überhaupt mit Kriegen. Aber ich kann eine totalitaristische Gesellschaft, die kann ich auch errichten ohne Krieg. Ja? Und sozusagen alles, was nicht, solange wir uns nicht mit der Keule oder mit einem Gewehr oder einer Atombombe das Leben schwer machen, alles, was nicht Krieg ist, so wie wir Krieg definieren, ist automatisch Frieden. Ist es aber nicht. Mhm. Es gibt hochkriegerische, also man kann eine hochkriegerische Gesellschaft konstruieren, auch ohne Waffen. Ne? Wobei man dann, wir haben uns ja kennengelernt, du bist ja Friedensaktivistin, das wäre zum Beispiel jetzt einmal ganz spannend, was sind eigentlich die Grundvoraussetzungen von Frieden? Was ist überhaupt Frieden? Ja? Frieden ist doch nicht nur dann, wenn ich nicht aufeinander schieße. Was ist die Würde des Menschen? Das werden wieder mal Dinge, die wir dringend in den Vordergrund der Diskussion rücken müssen. Die auch, ja, in die Schulen gehören, oder? Und die Gefahr, die ich wie auch andere Historiker leider schweigen meines Erachtens, vor allem in Deutschland, die Historiker, viel zu sehr. Ja? Aber was sich hier seit einem Jahr entwickelt und wenn wir uns da nicht massiv bewusst dafür werden und dagegen werden, das ist doch im Prinzip, was hier in Europa entsteht, ist ein neuer Totalitarismus. Ich habe kürzlich einen Rubicon-Artikel, glaube ich, in der Überschrift nur gelesen, der späte Sieg des Totalitarismus. Ja? Aber weil die meisten Menschen, also weil das auch so, vor allem in Deutschland, immer mit der Nationalsozialismus und immer der Blick auf den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust. Aber der Nationalsozialismus ist vor allem auch einmal ein totalitaristisches System. Und der Totalitarismus ist ein Kind Europas. Wir hatten Totalitarismus von rechts, aber auch von links in Europa. Von 1900, Franco-Italien, Spanien, Mussolini, Italien, Stalin, die Ideologien wurden und werden einfach ausgetauscht. Und Arendt hat ja, das ist ihr Hauptverdienst, aufgezeigt immer wieder, wie entsteht eine totalitaristische Gesellschaft. Was ist die Gefahr und warum überhaupt der moderne Mensch, ja, und vor allem Europa so gefährdet ist, dort immer wieder hin zu entgleiten. Und das, denke ich mir, wäre im Moment wieder mal so wichtig, darüber zu sprechen. Ja, und das in auch einen breiteren Diskussionen zu machen. Aber wir kommen jetzt vom eigentlichen Thema, worüber wir reden, ab. Aber ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, weil es gefährlich ist, was passiert. Derzeit passiert es und es darf nichts geben, worüber man nicht sprechen und diskutieren darf. Und wenn eine Politik oder Medien sagen, es gibt Dinge, die dürfen nicht ausgesprochen oder angesprochen werden und das sofort in eine Ecke schieben, dann haben wir uns doch in Wahrheit schon längst von dem, was Demokratie ist und wofür 200 Jahre lang Menschen in Europa gekämpft haben, verabschiedet. Und wo lernt man denn eigentlich das eigenständige Denken oder Zivilcourage oder das berühmte Blicken über den Tellerrand? Kinder in Deutschland obliegen der Schulpflicht. Es ist nicht möglich, dass Eltern in Deutschland ihre Kinder zu Hause unterrichten, beschulen. Das geht nur über die Bildungseinrichtungen, die vom Staat angeboten werden, oder die Privatschulen. Und da wird das eigenständige Denken ungenügend scheinbar gelehrt oder angeleitet, weil ich beobachte, dass im politischen Diskurs, in der politischen Debatte nicht wie früher vor allem junge Erwachsene und Jugendliche vorne anstehen, sondern eher Erwachsene mittleren Alters bis tief ins Rentenalter hinein. Also das, was man früher sagte, wer in der Jugend kein Punk ist, der hat kein Herz, und wer es immer noch im Erwachsenenalter ist, der hat keinen Verstand. Also das existiert irgendwie nicht mehr. Wenn wir bei Demonstrationen sind, seien es jetzt Friedensdemonstrationen oder jetzt für bürgerliche Rechte und Demokratie, dann vermisse ich schmerzlich junge Menschen. Es sind einige Familien mit ihren kleinen Kindern da, das finde ich sehr schön, aber es sind so gut wie keine jungen Erwachsenen oder Jugendlichen dabei, also wirklich marginal. Und ich frage mich, warum, denn es ist ja deren Zukunft, die gerade auf dem Spiel steht. Aber das Bewusstsein ist entweder bei den Jugendlichen nicht dafür da oder, wie ich es aus dem Munde vieler Lehrer gehört habe, mit denen ich befreundet bin, die Kids trauen sich, ihre Meinung nicht zu artikulieren, nicht mal in der Schule vor dem Lehrer, wenn er sagt, ihr könnt frei sprechen. Eine Gesellschaft kippt nicht von heute auf morgen, weder in Krieg noch in das, was wir jetzt passieren. Alles liegt letztendlich schon im Verborgenen. Ja? Und das Thema ist nicht wirklich neu, zumindest in der Literatur. Ich bin ja Kindheitsforscher, Historiker und Kindheitsforscher. Ich gehe auch in mein Buch, das ist 2018 erschienen, aber immer noch Bestseller. Aber ich weiß da mal ja schon darauf hin, ich zitiere andere Jugendforscher auch, das wird ja schon seit Längerem beklagt. Die fehlende Jugendrevolte, der fehlende Aufbegehren, das Suchen nach Visionen, das Hinterfragen der, was hat die Generation davor gemacht, etc. etc. Wie du vermisse ich auch schmerzlich den Widerstand der Jugend. Und jetzt hätten sie, ja, also bei Friday for Futures gingen die Kinder oder die Jugendlichen auf die Straße für das Klima, ja, aber jetzt hätten sie wirklich den Grund, endgültig massenweise auf die Straße zu gehen. Es wird ihnen ja alles geraubt. Mhm. Ja, und nämlich grundlos in dem Fall. Ja, es gibt ja da ein eigenes Interview zum Thema Corona und Kinder. Ich will das jetzt in dem Interview von mir für ERT nicht so weit vertiefen, aber es ist wissenschaftliches Faktum, noch ganz kurz, weltweit aus allen Erhebungen und Auswertungen, dass dieser Virus Kinder und Jugendliche nicht beträgt. Weder sind sie fürs Infektionsgeschehen relevant, noch infizieren sie sich, wenn dann und sie überhaupt sich infizieren, werden sie nicht krank oder höchstens ein milder Verlauf. Ja, dieser Virus betrifft Menschen mit Durchschnittsalter, glaube ich, 80 Jahre, mit schweren Vorerkrankungen, als das eigentlich Menschen, die am Ende des Lebens stehen, die hart formuliert sowieso sterben. Und für die sonst ein anderer Virus, sei es Influenza oder sonst was, dann einen Monat oder zwei Monate später würden die ja meisten ja sterben. Ja? Und die werden ja auch betrogen, die Alten. Im Moment werden zwei Gruppen im Grunde genommen betrogen. Die Alten, die man angeblich schützt, was ja nicht passiert, sondern die sterben durch die Maßnahmen jetzt in Einsamkeit, ja? Und verwahrlost in den Sterberaserwarten, nenne ich jetzt einmal die Pflegeheime. Und die Jugend sperrt man weg, ja? Wenn man sagt, sie sind eine Gefahr für die Alten, mit denen sie in der Gesellschaft, die wir errichtet haben, seit Jahrzehnten sowieso kaum mehr in Berührung kommen. Mhm. Der renommierte dänische Autor und Familienberater Jesper Juhl hat 2012 ein kleines Büchlein herausgebracht. Das heißt, wem gehören unsere Kinder, den Staat, den Eltern oder sich selbst? Und da gibt es einen Satz, den habe ich damals rausgenommen, den zitiere ich in meinem Buch. Und da schreibt er, wir haben erfolgreich unter Anführungszeichen die Alten und die Kinder alle weggesperrt aus der Gesellschaft in einem jahrzehntelangen Prozess. Und dann schreibt er dazu, fragt sich, wer als nächstes an der Reihe ist. Und jetzt haben wir genau diesen Punkt. Ja? Jetzt sind fast alle eingesperrt. Ob Gründen oder Vorwänden auch immer. Nur das ist ja, wenn man mal genauer schaut, ja, aber das ist Aufgabe natürlich auch der Historiker. Ja, alles, was sich ereignet, ja, was eine Manifestation ist, liegt ja im Verborgenen, ja, wird jetzt sozusagen, entwickelt sich. Ja, sowas wie jetzt, ja, dass da so eine kollektive Psychose, ja, oder Neurose oder Pathologie, wie wir sie augenblicklich haben, ja, es geht ja nicht um den Virus, ja, der mag schon existieren, es gibt noch viel mehr von denen, wir keine Ahnung, und mit dem leben wir seit Jahrhunderten und Jahrtausenden, ja, und werden wir, ob wir wollen oder nicht, weiterleben, sondern es geht darum, was daraus gemacht wird, wie damit umgegangen. In Wahrheit wird da ja ein Virus politisch missbraucht. Und auch wieder mal die Wissenschaft missbraucht. Und das auch ist in Europa nichts Neues. Ob jetzt Mengele, Nationalsozialismus, Eugenetik, ja, oder beste Beispiel die Atombombe. Es war ja nicht Ziel der Wissenschaftler, die die Kernspaltung entdeckten, Atombomben zu bauen. Mhm. Und dieses Dilemma schieben wir auch seit 100 Jahren weiter. Der Historiker Yuval Noah hat einmal einen ganz wichtigen Satz gesagt. In Wahrheit ist doch die Frage des 21. Jahrhunderts, wie wollen wir leben, was wollen wir nicht dürfen, was wollen wir nicht können. Ja, das klingt jetzt komplex. Was lassen wir eigentlich alles zu? Zum Beispiel die Spekulation über den Virus, über den Ursprung Covid-19. Ne? Hat kürzlich eine österreichische Wissenschaftlerin, eine Mikrobiologin, glaube ich, wieder mal ins Feld geworfen, die Diskussion, dass die Tatsache, ob dieser Virus in Wuhan nicht aus einem Hochsicherheitslabor sozusagen entkommen ist, dass die viel zu schnell medial tabuisiert wurde. Ne? Man sagt, es ist ein natürlicher Virus, der halt mutiert ist oder sonst oder neuer der Gruppe SARS-CoV-2, die sind ja alle nicht neu. Die gibt es seit den 60er Jahren. Ne? Und mit denen leben wir immer schon, machen kein großes Trara draus. Und es gibt ja auch nicht wirklich mehr Tote, als es in den letzten Jahren gegeben hat. Also das ist effektiv eine, hart formuliert, würde jetzt ein Historiker sagen, das ist eine Fiktion. Ja? Und den Virus gibt es schon, aber in der Art und Weise, wie wir damit umgehen. Aber eins ist klar, weltweit, Kinder und Jugendliche, alle Daten betrifft das nicht. Und die jetzt einzusperren, ja, grundlos in den Freunde, Bewegung, alles einfach zu nehmen, ja, das ist aber historisch beispiellos. Die Kinder werden ja aber auch unfassbar manipuliert, ob das nun vorsätzlich böswillig geschieht oder vermeintlich gutwillig, das möchte ich erstmal dahingestellt lassen. Aber die Kinder oder die Jugendlichen, die haben erfahren, bei Friday for Future wird ihr Engagement politisch honoriert. Das ist quasi eine opportune Handlung, am Freitag die Schule zu schwänzen, um mit anderen für das Klima zu demonstrieren. Das gab gesellschaftlich großen Beifall. Und jetzt müssen die Kinder konstatieren und die Jugendlichen, dass das politische Engagement wird in der Corona-Krise, wenn sie sich gegen Regierungsmaßnahmen stellt, dass das gesellschaftlich regelrecht geächtet wird. Die Kinder in der Grundschule lernen schon anhand von lustigen Arbeitsblättern, wie man Masken richtig trägt und welche Hygienestandards man einhalten muss und was Verschwörungstheoretiker sind und wie man die noch nennen kann. Also es geschieht ja da wirklich eine sehr, sehr einseitige Meinungsbildung zu diesem Thema in der Schule. Die Kinder kommen ja überhaupt nicht in die Verlegenheit, mal darüber zu diskutieren, auch mit dem Lehrer vielleicht oder mit den Eltern zu Hause, wenn im Radio, im Fernsehen, im Klassenzimmer, in der Universität, unisono gesagt wird, diese Maßnahmen werden nicht hinterfragt und die sind wichtig, denn sonst gefährden wir unsere Mitmenschen. Das läuft aber nur in Deutschland so extrem, das muss ich schon dazu sagen. Ist das so? Ist das ja, in Österreich anders? Ja, das ist nicht so massiv. Also ich sage jetzt einmal, dieser Übergriff und dieser Angriff und diese Indoktrinierung, ja, die da in einigen Bundesländern und vielen staatlichen Schulen Deutschlands in den letzten 12 Monaten passiert ist, dass das in dieser krassen Form oder auch der Maskenzwang, also es war Deutschland das erste Land, das den Maskenzwang im Unterricht in der Schule, es gibt einige Länder noch, die haben es immer noch nicht, Schweden hat bis heute keinen Masken in den Schulen und die haben nicht auch die hunderttausende Tote. Also dies, dass man hier die Kinder so massiv indoktriniert und so Angst macht. Der deutsche Kindheitsforscher, oder ich weiß nicht, wie er sie jetzt konkret nennt, Michael Klunz, Professor, ich weiß nicht an welcher Universität, in Deutschland hat mal eine Rede, wurde im Deutschen Bundestag geladen im Zuge dieser Aufarbeitung, was man da eigentlich mit Kindern und Jugendlichen macht, und der hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Ja, wir müssen Kinder schützen, aber der Schutz, der Kinderschutz, wurde pervertiert in den letzten 10 Monaten in einen Schutz vor Kindern. Das stimmt. Und das ist Wahnsinn, das ist psychologisch Wahnsinn. Ja, erstens, weil es ja nicht einmal gerechtfertigt ist. Und ich muss ehrlich sagen, als Historiker und Kindheitsforscher graut mir, wenn man aus der Nummer nicht rauskommt und die Jugendlichen und die Kinder nicht möglichst bald wieder sozusagen ins Freie rauslässt und sich treffen lässt und feiern lässt und leben lässt, ja, dann graut mir, was dann in 10, 15 Jahren, wenn die oben sind an der Macht, wie die dann nicht nur mit der nachfolgenden Generation, sondern mit der ihr vorgegangenen Generation vielleicht umgehen könnten. Ja? Alle gesellschaftlichen Ereignisse oben, alle krankhaften Auswüchse oben, kann man letztendlich immer auf die Kindheit zurückführen. Wie geht eine Gesellschaft mit Kindern und Jugendlichen um? Wie sozialisiert sie das? Und ist das krankhaft? Ist jetzt in mehrfacher Hinsicht gemeint, ja, jetzt nicht nur in physischer Hinsicht, ist dieser Umgang krankhaft, dann wachsen eben dann oben pathologische Erscheinungen. Eins noch schnell dazu, der deutsche Psychoanalytiker Hans-Joachim Marz, den ich persönlich, dessen gesellschaftliche Abendbücher ich auch sehr schätze, hat einmal in einem gemeinsamen Medieninterview, in einem Interview gesagt, gleich am Beginn, oder die Moderatorin hat ihn zitiert, Krieg ist immer der Ausbruch eines Gefechts. Ja? Und da ist was Wahres daran. Ich kann, das zeigt die Geschichte, ich kann nichts auf Dauer unterdrücken. Alles bahnt sich irgendwann seinen Weg. Wie Gras oder manche Pflanzen es schaffen, mit der Zeit durch Beton oder Asphalt durchzukommen. Ja? Eine Gesellschaft, ich kann eine Gesellschaft unterdrücken. Das geht, das zeigt die Geschichte. Ja? Aber wie lange? Und was kommt dann? Ja? Also aus der Nummer, vor allem mit den Kindern und Jugendlichen, ihnen so Angst zu machen, ihnen alles zu rauben, also das ist meiner Meinung nach ein Menschheitsverbrechen, was da passiert. Und das gehört eigentlich schleunigst am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingeklagt. Also all diese Länder, die Kinder und die Jugendlichen einsperren, ihnen Kontakt nach außen in die Welt und gleichzeitig auch in die Schule verbieten, ja, das ist ein Menschheitsverbrechen, weil es vor allem Evidenz nicht auf diese Maßnahmen, nicht auf einer evidenzbasierten Wissenschaft beruhen. Alle Daten in der Welt sagen, also Kinder und Jugendliche können wir da draußen lassen. Ne? In deinem Buch Kindheit 6.7 hast du ein Kapitel, das hast du artgerechte Kindheit genannt. Das finde ich großartig. Ich mag dieses Wortspiel artgerechtes Leben auch, weil wir den Begriff artgerecht verwenden wir ja tatsächlich für die Fauna, für die Tierwelt. Was ist artgerecht? Wie, in welchem natürlichen Lebensraum entfalten sich Tiere richtig und wie wird das in der Massentierhaltung pervertiert beispielsweise? Aber wir sprechen eben von uns Menschen nicht als artgerecht. Obwohl gehalten. Ja die gleiche Entwicklung ist. Na klar. Es ist ja die gleiche Entwicklung. Das, ich nenne das in meinem Buch die Domestizierung des Menschen. Ja. Und ich möchte, merk dir deinen Gedanken bitte, ich wollte nur auf etwas hinaus. Die artgerechte Kindheit, wie du sie beschreibst, wie sich ein Kind frei entfalten kann, angeleitet und begleitet durch seine Eltern, liebevoll, selbstverständlich, mit sicheren Grenzen. Heute haben wir Kinder, die meiste Zeit ihrer Tageszeit in Bildungseinrichtungen verbringen. Und dort werden sie natürlich beschult, angeleitet, es werden ihnen Werte vermittelt. Und wenn gerade mal Schule ist und nicht Lockdown, dann müssen die Kinder in der Grundschule eben Arbeitsblätter ausfüllen mit Aha-Regeln und können sich Masken ausmalen. Und das ist ja alles ganz absurd, was im Moment in der Schule passiert. Aber es ist ja eigentlich nichts Neues, denn die Schule bzw. Jugendeinrichtungen oder Bildungseinrichtungen waren doch eigentlich zu allen Zeiten, in jeder Ideologie, immer die Instrumente politischer Meinungsbildung. Sei das jetzt im Stalinismus oder sei das in der Kulturrevolution in China oder sei es im Nationalsozialismus oder seien es die jungen Pioniere in der DDR. Das ist ganz egal. Man kann am allerbesten Kinder und Jugendliche formen in seinem, so wie man es eben politisch gerne möchte. So kann man sie ausrichten. Man kann die Köpfe aufmachen, den Inhalt einfüllen und nicht so. Das Kind formen, sondern den Menschen formen. Ja, natürlich, denn den späteren Erwachsenen auch. Die Abgrenzung des Kindes von der Erwachsenenwelt, ja, als Definition oder auch in Einrichtungen, das hat ja ermöglicht, das ist ja etwa, nicht immer so gewesen. Das ist ja auch eine Erfindung des christlichen Abendlandes. Da hat die Vorherrschenden Europas, nämlich die katholische Kirche, hat ja interessanterweise damit angefangen, denen wir jetzt verkürzt ja unser grundsätzlich unser Schulsystem in Europa verdanken, das dann von sozusagen den säkulierten Staaten übernommen wurde. Ja? Aber wie ich das schon einmal in einem Interview gesagt habe, im Prinzip wurden die Schlüssel zur Macht einfach nur weitergegeben und werden immer wieder weitergegeben. Die Ideologien werden ausgetauscht. Ja? Es ist ein Mythos des Westens, ja? den er erfolgreich importiert hat und exportiert hat, ja? dass die Schulen oder die Massenbeschulung etwas mit Bildung zu tun hat. Seit dem 16. Jahrhundert, ne, und seitdem sich das sozusagen angefangen hat und über die Jahrhunderte immer mehr ausgebreitet hat, ging es in dem System Schule nie um Bildung. Das ist ein Mythos. Das klingt ziemlich hart, kannst du das belegen? Oder sondern es ging immer um Unterwerfung des Menschen, auch wenn man es nicht so nannte. Das heißt, die herrschenden Ideologien, irgendjemand kam einmal, so wie weil das Feuer irgendwann mal gezähmt wurde, ich mache das jetzt einmal so ein bisschen ganz reduziert, kam mir mal auf die Schnapsidee und dachte sich, wie fangen wir doch früher an, das durchzusetzen, was wir gerne hätten, probieren wir es doch bei den Kindern. Ja? Und so entstand die Erziehung. Das, was wir Erziehung nennen. Das Spannende, da gibt es eine wunderbare Quelle, der berühmte spanische Dichter Lope de Vega schreibt, glaube ich, macht so eine Randnotiz irgendwann mal 1592 und sagt, jetzt kommt nach Spanien auch was Neues, die Erziehung. Alle reden jetzt plötzlich von der Erziehung, also so eine neue Modeerscheinung, ja, was ist denn das, ja? Und das ist eine spannende Quelle, woraus man erkennt, da kommt was Neues. Ja? Es gab es offensichtlich davor noch nicht und gab es in der Form, wie wir Erziehung heute verstehen, auch nicht. Ja? Und ich mache das jetzt im ganz schnell. Zuerst ging es darum, möglich die herrschende Ideologie, das war damals Religion, ja? Wie mache ich einen möglichst aus den Menschen einen möglichst guten Christen? Also, die Schule wurde ja im Laufe der Jahrhunderte, wie noch die Kirche das Bildungsmonopol in Europa hatte, ne, bis zum etwa 19. Jahrhundert, manchen Ländern länger, das war ja unterschiedlich in Europa, und je nach Land. Und die sind ja dann immer weiter runtergegangen. Ne? Die Kollegs, die ursprünglichen Urzelle unserer Schulen in Europa, die waren von 10 bis 19, ne, oder 18. Und dann ging es runter. Dann kam irgendwann einmal die eben Grundschule dazu, das nannte man halt in jedem Land anders. Und mit der industriellen Revolution dann 1900 auch noch Kindergärten, ja? Und später dann noch Krippe. Aber in Wahrheit wurden dann immer nur in diesem System die Ideologien ausgetauscht. Ja? Aber da geht es nicht. Und man sieht es ja auch heute. Kein Widerstand, nichts, nicht einmal ein eigenständiges Denken. Also, alle werden gleich gemacht. Und das geht ja nur, weil ich das Kind der Menschen so früh und so lange nicht nur von der Familie, sondern auch von der Öffentlichkeit trenne. Das ist der entscheidende Punkt. Also ich könnte mir vorstellen, dass beim Zuhören dir Pädagogen glühend widersprechen wollten. Aber vielleicht sollten sich... Ich bekomme viele Mails. Von Pädagogen, selbstverständlich. Ja, die sagen, danke, dass sie das aussprechen. Selbstsprechend, aber es gibt wahrscheinlich auch viele, die sich jetzt vermutlich in ihrem Ego gekränkt fühlen, weil sie meinen, dass die Schularbeit, die sie machen, wichtig, gesellschaftsfördernd, natürlich bildungsstiftend und so weiter ist. Jedoch, was mich eigentlich am allermeisten erschüttert hat und die These von dem Bildungswillen, zumindest in Deutschland, was mich davon abgebracht hat, sind einige Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften. Es ist mittlerweile ja bekannt, dass Kinder so früh aufstehen nicht sollten, um in die Schule zu gehen, weil dann die kognitive Leistungsfähigkeit noch überhaupt nicht um eine frühe Uhrzeit so vorhanden ist. Oder dass digitales Lernen für Kinder katastrophal ist. Es gibt Studien, da wurde belegt, wie wirksam oder wie nachhaltig ist analoges Lernen im Gegensatz zu digitalem Lernen. Trotzdem beschließen die Bundesländer in Deutschland zumindest einen flächenmäßigen Ausbau von Digitalisierung an Schulen, obwohl jeder weiß, dass es eigentlich der Todfeind der Bildung ist oder des Wissenserwerbs und Behalts. Genauso eben wie die wie der Biorhythmus von Kindern, der überhaupt nicht angepasst ist an unser Schulsystem. Und das sind Dinge, die sind so offenkundig, aber kein Mensch möchte sie beheben. Da muss ich mich fragen, ja, wollt ihr jetzt gebildete Kinder, die an Wissenserwerb nachhaltig Spaß haben, oder wollt ihr das nicht? Denn da ihr diese Dinge beschließt oder beibehaltet, beweist ihr, dass euch nicht an wissenden oder gebildeten Kindern gelegen ist. Also was eben dann? Und dann kommt man wieder zu dem, was ist dann Schule dann für ein Instrument? Weil wir es in den letzten 30 Jahren nicht gebraucht haben in Europa, weil ein Konsument muss nicht gebildet sein. Naja, er muss lesen und schreiben können, damit er funktioniert als Steuerzahler. Je größer die Defizite, je größer je mangelhafter der Mensch, desto besser gedeiht die Konsumindustrie. Mhm. Ein Mensch, der mit sich im Reinen ist, ein Suchender, ein Fragender, der ein Leben lang lernen will, der will nicht ein Leben lang konsumieren, sondern der macht sich auf der Suche nach anderen Dingen. Der Politik vielleicht auch hinterfragt. Das ist jetzt, natürlich geht das nur darüber hinaus, aber in allererster Linie haben wir in den letzten Jahren gedacht, dass wir arbeiten und konsumieren. Und je mehr, umso besser. Das war jetzt sozusagen, wurde ja ein neuer Typ von Mensch oder Gesellschaft in Wien das Eile konstruiert, nämlich der Massen, die Massengesellschaft als Konsument. Und das ist völlig irrelevant, ob sie gebildet sind oder nicht. Und was ist überhaupt gebildet? Ja? Anfangs unseres Gesprächs hast du vom Denken, dem eigenständigen Denken gesprochen. Ich glaube, es war auch Aaron Arendt, die einmal gesagt, wahrhaftes Denken kommt ja nie an ein Ende. Es gibt kein richtig und falsch, wenn man mal da weitergeht. Ja? Mhm. Sondern es ist unsere Pflicht und Aufgabe, wenn wir uns in Erinnerung rufen, was haben wir auf den langen Weg Menschheit eigentlich schon alles auch am Positiven geleistet. Das haben wir ja nur deshalb, weil wir immer wieder aufs Neue hinterfragt haben. Und jede Gesellschaft kippt irgendetwas, egal wie sich das politisch, ob sich das Demokratie nennt oder was, kippt es in Gefahr, in Korruption, in Dekadenz, in was auch immer wieder zu kippen. Ja? Und dann braucht es Menschen, die sagen, okay, bis hierher war vielleicht einiges gut, aber jetzt geht es in die falsche Richtung. Und das dann wieder hinterfragen. Was haben wir Gutes gemacht, was hat sich an Schlechtem mit ein? Jeder Betrieb. Ja? Wir verbieten der Gesellschaft, was jedes Wirtschaftsunternehmen in unseren sogenannten Industrieländern, damit das erfolgreich ist, ja, und bleibt, macht, nämlich eine Analyse und hinterfragen, was läuft gut, was läuft nicht, wie kann ich das Produkt verbessern, was macht ein anderer, wie macht er es, etc. etc. Ständig zu hinterfragen, wie kann ich etwas verbessern, was kann ich vielleicht weglassen und so weiter. Ja? Und das verbieten wir jetzt der Gesellschaft. Hm. Ja? Und die Medizin macht ja jetzt genau das Gleiche. Ja? Mal abgesehen davon, dass die Medizin eine Reihe von Irrtümern hervorgebracht hat, die sie dann wie keine andere Wissenschaft, die sie korrigieren musste. Ja? Und natürlich auch hervorragende Erkenntnisse, die heute noch nützlich sind. Aber die Geschichte der Medizin ist kein durchgehender Weg und schon gar nicht der Virologie. So nebenbei. Ja? Und wie auch Wissenschaftler, renommierte Wissenschaftler weltweit sagen, dass von SARS-CoV-2 und Covid-19 bis heute, dass einfach nur mal darauf hinweisen, das Kochsche Postulat bis heute überhaupt nicht erfüllt ist. Ja? Es heißt immer, es ist allgemeiner Konsens, dass es ist, so wie wir sagen. Unter Wissenschaftlern. Ich mache jetzt einen harten Vergleich. Aber dadurch wird etwas nicht wahr und nicht richtig durch den allgemeinen Konsens. Im 19. Jahrhundert war es allgemeiner Konsens, dass es richtig ist, für die Erziehung Kinder zu schlagen. Das war allgemeiner gesellschaftlicher Konsens in 80% der Bevölkerung. Und die Auswirkungen haben wir dann später gehabt. Ne? In immer kriegerischen Gesellschaften. Und gehorsamen, obrigkeitshörigen irgendwann hat man natürlich bemerkt, was für ein Wahnsinn das ist und welche Auswirkungen das hat. Dann hat man damit aufgehört. Tschechow ist irgendwann einmal der russische Schriftsteller nach Deutschland gereist und schreibt, glaube ich, in sein Tagebuch oder in irgendeine Notiz oder Erzählung. Also er war in Deutschland und einfach furchtbar. Ja, und dass das ja halt immer noch in Russland hätte schon aufgehört. Also wie konnte man 100 Jahre lang Kinder schlagen und glauben, dass man damit den Menschen erzieht? Und er ist so, jedes Mal, wenn er in einer Kirche vorbeigeht, dann wird ihm ganz übel und er freut sich so, dass diese Zeit endlich zu Ende geht. Ja? Aber das war einmal Konsens. Was eines zeigt die Geschichte ja hundertfach, die Mehrheit irrt immer. Und eine normopathische Gesellschaft erkenne ich dann, wenn sich die Menschen dahinter verstecken, indem was alle machen, dann sei das richtig. Ist es aber nicht. Das ist doch jetzt das Totschlagargument von ganz vielen auf der Straße. Es machen doch aber alle und es können sich nicht alle irren und überhaupt, es Doch macht ja können nicht nur sich. Deutschland, sondern es ist ja auf der ganzen Welt. Es kann doch nicht weltweit ein Irrglaube sich verbreitet haben. Erstens wird es nicht weltweit gemacht. So wird es kommuniziert. Es ist vor allem ein europäisches Desaster, ja, mit einem Land an der Speerspitze, das es bis heute geschafft hat, trotz internationalem Druck, ja, nicht mitzumachen. Schweden, meines Erachtens, hätte Schweden mit seinem ganzen Volk, ja, ich weiß nicht, wie viele Einwohner Schweden hat, ja, hätten die eigentlich den Friedensnobelpreis der nächsten verdient. Weil der Druck auf denen man aus. Im Prinzip leben wir ja fast schon in einem kriegsähnlichen Zustand. Also wer dann nicht ungefragt, ohne zu hinterfragen, mitmacht, ja, der wird ja, das geht ja über Grenzen hinaus. Ja? Und eigentlich Wahnsinn, ja? Wo ich mir denke immer wieder, ja, haben wir denn nichts aus der Geschichte gelernt? Ja? Wir haben ja diese Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach diesem ganz, ganz, ganz tiefen Fall Europas. Die sind ja auch als Schutz installiert worden, weil eben die Mehrheit immer irrt. Und damit nicht wieder von oben nach unten einer sagt, was richtig ist, ob jetzt wie auch immer heißt, Merkel oder Stalin oder Hitler oder wer auch immer, einer und dann geht das nach unten, alle machen es, weil eben die Mehrheit sich irrt. Und vor allem Politiker sich ausnahmslos immer geirrt haben. Noch einmal, alles positiv, auf was wir die letzten 40 Jahre zurückgreifen. Das war keine Erfindung von irgendeinem Politiker. Das waren wie Philosophen, Ärzte, Wissenschaftler, Bürger, Handwerker, nie Politiker. Die Erfindung der Menschenrechte ist nicht eine Erfindung der UNO oder von Politikern, sondern einer 200-jährigen bürgerlichen Demonstrationsbewegung. Ich verkürze das, transportiere das jetzt einmal ein bisschen einfacher. Ja? Und das denke ich mal, sollten wir uns wirklich einmal. Und es ist gut, wenn jemand etwas anders sieht. Nun, wir sollen die Maßnahmen nicht hinterfragen und wir sollen den offiziellen Stellen glauben, die allermeisten Menschen, gut, ich korrigiere, vielleicht nicht die allermeisten Menschen, aber ich denke, mehr als die Hälfte der Deutschen hat das gefressen und fühlt sich damit auch wohl und sicher. Denn wenn man anfängt zu hinterfragen, dann stürzt ein Weltbild ein. Die Grundbedürfnisse des Menschen sind ja Nahrungsaufnahme, Sexualität, Schlaf. Aber dann kommt ganz schnell das Bedürfnis nach Sicherheit. Und dieses Konstrukt, dieses marginale oder dieses imaginäre Sicherheitsgefühl, das würde zusammenbrechen in dem Moment, in dem man in Frage stellt, ob die Regierungen und ihre Medien auch aufrichtig zu ihren Bürgern sind. Ich denke, dass der Großteil der Bevölkerung auch deshalb hinter diesen Maßnahmen steht, weil er glauben möchte, dass die Regierung sie nicht belügt. Aber dabei ist das doch die Regel. Ich komme auch noch einmal auf Hannah Arendt. Da gibt es einen Essay von ihr, der heißt Wahrheit und Politik. Und ja, gehen wir nicht einmal bis zur Antike zurück oder nur bis Napoleon, sagen wir jetzt einmal. Ja? Also es ist ein Grundelement von Politik, die Unwahrheit. Immer schon gewesen. Ja? Und ist einfach so. Ist historisch einfach so. Ist Faktum. 100.000-fach kann man fast sagen. Ja? Und ein ganz winziges Beispiel. Nach dem letzten Lockdown hat Merkel, Spahn und Co. gesagt, im nächsten, falls noch ein Lockdown kommt, die Friseure machen wir nicht noch einmal zu. Ein ganz winziges Beispiel. Ja. Harmloses unter Anführungszeichen. Was ist, die Friseure sind wieder zu. Also was Politiker sagen, also es ist eher doch inzwischen so, wenn ein Politiker sagt, aber wir machen das ganz sicher, dann weiß man, sie machen es nicht. Und je vehementer sie etwas sagen, umso sicherer weiß wird. Es wird keine Impfzwang geben, dann kommt der Impfzwang. Es ist eigentlich ganz einfach. Man muss nur, man kann sich eigentlich entspannt zurücklehnen, wenn man wissen will, was kommt. Man muss nur das umdrehen, was ein Politiker sagt, dann weiß man, wie die Zukunft ausschauen wird. Aber dann kann es doch nur Verdrängung sein, denn das ist ja jetzt schon dutzendfach aufgefallen. Es wurde ein Versprechen gegeben, also nur jetzt in der Corona-Pandemie, es wurde ein Versprechen gegeben, es wird keinen zweiten Lockdown geben und so weiter. Und dann wenige Wochen, Monate später ist es wieder dabei. Und haben denn dann die ganzen Nachrichtenkonsumenten das wieder vergessen, die vorhergehenden Versprechungen, oder wurde es verdrängt? Ja, weil das Politische, darum funktioniert das mit uns, die Menschen gehen immer wieder noch zu Wahlen, ganz allgemein, aber viele Menschen, obwohl seit mindestens 20 Jahren ja so ist, dass eigentlich das, was vor den Wahlen versprochen ist, schon 2 Monate später Vergangenheit ist. Mhm. Also Betrug, Korruption, Skandale, das ist doch, und das ist aber auch genauso das Problem, wir haben uns schon so daran gewöhnt, und das ist eigentlich das Fatale, dass wir die ja sowieso nicht ernst nehmen brauchen, dass das sowieso nicht stimmt. Eine große Inszenierung ist auch, jeder definiert das anders, ja, oder benennt das anders, dieses große Spektakel Politik oder das, was wir Politik nennen. Ja. Aber in Wahrheit ist das ja gar nicht Politik. Alles Gesellschaftliche, noch einmal Hannah Arendt, alles Gesellschaftliche, das nicht auch politisch ist, führt in die Leere, und alles Politische, das nicht gesellschaftlich ist, ebenso. Nur in den letzten 30, 40 Jahren war es für die breite Mehrheit der Menschen sozusagen mehr oder weniger egal oder gleichgültig, was oben passiert. Die mussten nur, die Sache lief mehr oder weniger einfach, die mussten nur mehr oder weniger verwalten. Ne? Und aber dabei ist ein Prozess entstanden einer völligen Abkoppelung, dass die Menschen glauben, Politik ist das, was die machen, die sollen doch, ich brauche nur ein Kreuzerl machen und die haben zu tun. Aber das funktioniert nicht und hat in Wahrheit in den letzten Jahrtausenden nie wirklich lange funktioniert. Ja? Sondern es ist doch unsere Demokratie, ist ein Menschheitsanliegen, keine politische Frage. Wertschätzung, Respekt, Frieden, das sind doch alles letztendlich menschliche Bedürfnisse und keine politische Frage. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir also die Gesellschaft dafür sorgen. Nur dann müssen wir auch in die eigene Verantwortlichkeit übergehen. Und dann dürfen wir halt nicht unsere Nachbarn als Feind sehen. Ja? Sondern dann müssen wir mal wieder in Kommunikation, in Austausch gehen. Dann müssen wir diese vereinzelte Ich-Gesellschaft bis zu einem gewissen Grad auch wieder aufgeben. Ja? Aber es ist auch bequem, weil so kann ich jetzt für alles, das schiefläuft, kann ich ja die dann auch für verantwortlich machen. Ja? Ich gehöre zu den Autoren, die sowohl im Mainstream Interviews geben oder Artikel schreiben, als auch ausgewählt in den alternativen Medien. Und mich fasziniert nur immer wieder, gerade in Deutschland erschreckt mich das immer wieder, wie sich die eigentlich so Art Ping-Pong spielen. Ja? Wie, ohne da jetzt irgendein Medium zu nennen, wo ich mir denke, liebe Leute, ja, ihr schimpft über die Schlafschafe, ja, über die Bevölkerung, die so dumm ist, nichts versteht, aber welchen Beitrag leistet ihr dann letztendlich für eine bessere Gesellschaft? Ja? Ich kann doch nicht nur immer sagen, da andere ist dumm, ist böse, versteht nicht, etc. Ja, dann versuche ich doch einmal, mit denen in Kommunikation zu treten. Sehr richtig. Ja? Und das war ja ein Grund, wie wir uns kennengelernt haben. Ja? Ich habe mir das lange überlegt, die Großdemonstration in Leipzig im November. Und ich habe eine Einladung bekommen von Wir Eltern stehen auf, von der Initiative. Da kommt demnächst eine große Erhebung, Studie, die initiiert haben, wo ich das Vorwort dazu schreibe und mir sozusagen die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen und Familien sehr am Herzen liegen. Ja, und die haben mich gefragt, ob ich bereit wäre. Und habe ich überlegt, ich habe nur gesagt, mir ist wichtig, dass ich die Bühne mitnutzen kann von Querdenken, aber ich trete für Wir Eltern stehen auf. Und das wurde dann auch, das habe ich auch bei den Organisatoren von Querdenken gesagt, ich möchte aber bitte für Wir Eltern stehen auf auftreten. Und das war dann auch so, es wurde auch der, wie ich auf die Bühne gegangen bin, der Banner von Wir Eltern stehen auf hingestellt. Aber für mich habe ich mir gedacht, spannend, ja, ich habe das ja beobachtet über Wochen und Monate, wie die deutschen Medien über diese Querdenken und überhaupt über diese Demonstrationen reden. Ja. Das ist die bürgerliche Mitte, die da ja auf die Straße gegangen ist. Aber wie die niedergemacht worden ist von ganz der Presse, das in der Form einmalig in ganz Europa. Ja. Also das hat mich wieder immer schön. Und ich habe mir gedacht, ich bin schon gespannt, wie so 20.000 Neonazis ausschauen. Ja, jetzt ironisch gesagt, wie es so ist, wenn wir jetzt plötzlich unter 20.000 Neonazis sind. Ne? Mhm. Es ist nämlich schon ein Unterschied, ob man nur Medienberichte, und das würde ich allen Menschen einmal empfehlen, abzudrehen. Beide Kanäle, die Alternativen, hey. Wie auch die Mainstream-Medien, nur mal für 7 Tage. Ja, das ist heilsam. Für 7 Tage immer beides abzudrehen und einfach wieder mal zu spüren, wahrzunehmen, zu denken und unter die Menschen zu gehen und zu sprechen. Hm. Und nicht über andere zu sprechen, sondern mit anderen zu sprechen. Das kann sehr erhellend sein. Ja? Und wir waren relativ spät dran, und habe das auch unterstellt, die Stadt war, ja, es war ja, waren zehntausende Menschen in der Innenstadt von Leipzig. Und jetzt musste ich, weil ich relativ spät dran war und ich habe nicht gewusst, wo der Eingang zur Bühne ist, also durch die Massen wirklich durch, ne, um mir den Weg da durchzubahnen. Und erstens einmal, was die Medien unterlassen haben, ja, ich bin nur ein Mensch, der genau schaut, worüber nicht gesprochen haben, da waren 20 oder 25 Begleitdemonstrationen am Rande für alle möglichen Themen, ne? Von Tierschutz angefangen bis was weiß ich was, völlig unter den Tierschutz gefallen, Klima etc. Ja? Es geht immer nur um links gegen rechts oder oben gegen unten. Ne? Und das war ja so, jetzt ist einmal, ich denke, ich bin 52, ein Mensch mit einer gewissen Lebenserfahrung, ja, in mehreren Ländern gelebt und das, was dort hauptsächlich war zu 90, das ist einfach der normale Bürger. Ja? Mag sein, dass es ein paar vereinzelte Verrückte, aber die gibt es überall, die gibt es vor allem auch in der Politik. Ja? Und ich habe kürzlich einmal gesagt, nicht, also wie wäre es einmal mit einem Standard-IQ-Test für Politiker statt massenhaften PCR-Tests? Wenn jetzt der PCR-Test, ja, wenn wir jetzt schon in den Testwahnsinn kommen, dann testen wir doch einmal mehr Sachen durch. Ja? Und ja, ich jetzt einmal überspitzt formuliert als Historiker, würde ich sagen, wenn ich mir so die letzten Jahrhunderte anschaue, wenn wir heute aus dieser Gesellschaft per Los aus der Bevölkerung und der Supermarktkassiererin, Schichtarbeiterinnen, einem, was weiß ich, Grafikdesigner, egal, unter dem Bürger, der im Leben steht und der eigentlich dafür sorgt, dass sich die Erde halbwegs positiv weiterdreht, das machen ja nicht die Politiker, ja? Würden wir da per Los die Politiker wählen und auch Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin? Ich wette, wir hätten 10-mal, 100-mal eine bessere Politik als das, was wir derzeit haben. Und aber zur Jugend zurück. Was mir bei der Demonstration aufgefallen ist, wie ich es auch schon bei Berichten gesehen habe, ich sage mal, das ist 40, durchschnittlich 40 bis 60, das Hauptpublikum. Was ich so vermisse eben, was die Jugend, die werden eingesperrt, denen wird Bildung genommen, alles genommen. Ja? Vor Covid-19 haben wir in Europa die, unter allen Arbeitslosengruppen war die Jugend, ist nur totgeschwiegen, die Jugendarbeitslosenrate die höchste in ganz Europa. Jedes vor Covid-19, wie ich es in meinem Buch sage, jedes zweite Kind in Europa bereits eine chronische Krankheit. Verhaltensauffälligkeiten nehmen massiv zu. Nur noch 18% Deutschland, Österreichs ist die Gruppe der unter 18-Jährigen. Wir haben so wenig, Europa steuert auf eine demografische Implosion hin, beziehungsweise völlig überaltete Gesellschaft. Jetzt haben wir so wenige Kinder und Jugendliche wie überhaupt noch nie in unserer Gesellschaft. Also überhaupt seit der Geschichte der Menschheit. Und jetzt sperren wir die ein, Raum ihnen alles. Ja? Die Suizidraten, das wette ich, in den USA gibt es erste Daten. In Berlin auch. Seit ersten Lockdown bis heute sind 10-fach mehr Suizidtote unter Jugendlichen, als dass da überhaupt einer infiziert wäre. Das ist Wahnsinn. Ja? Alles Kollateralschäden, über die man nicht spricht. Also da könnten wir jetzt noch, und dann kommt dazu, was ja schon seit Jahren auch im so unter Historikern oder auch in den alternativen Medien diskutiert wird, es kommen ja auch immer mehr Kinderlose in die führende Positionen. Ja, das stimmt. Das ist wie ja können jetzt schon die, ob Kurz in Österreich, Trudeau in Kanada, Macron in Frankreich, Angela Merkel, ja? Mhm. Ich will mich jetzt noch gar nicht darüber äußern, dass meine Kinderlose dann noch als Mutter der Nation, als Mutti bezeichnet. Das ist absurd. Also da gibt es, da läuft ja noch dazu, dass seit 30 Jahren kinderärmste Land Europas. Ja? Ich dachte, ist einfach faktisch. Ich dachte, Italien ist das. Nein, inzwischen. Okay. Inzwischen, seit der sogenannten Finanzkrise der letzten 2018, glaube ich, war das, sinken massiv die Kinder, die Geburten in Italien, war davor auch schon, ja, aber dass die jetzt auf 1,1, also 1,1 Kind pro Frau, das ist erst seit ein paar Jahren. Okay. Ja. Und es ist Wahnsinn, wenn man da mal, weil das ist ja eigentlich das wirkliche, unausgesprochene Problem Europas, das wie so viele andere Fragen weitergeschoben wird. Auch die jetzt 40, 50-jährigen Kinderlosen sollten sich langsam mal wieder für das Thema Kinder, Jugend und nachfolgende Generation interessieren, denn auch sie werden alt, wenn wir jetzt beim Thema Corona und Pflegeeinrichtungen sind. Welche Perspektive wartet auf sie? Naja, dafür haben wir ja das Allheilmittel der Migration, zumindest verlautbart das ja so. Ja, das ist Europa, das ist Kolonialismus, das ist, wir holen uns, wir sind die Besten, Größten, Klügesten, wir haben Weisheit, Wissenschaft und Vorsprung auf Dauer auf unserer Seite. Die Geschichte ist aber zu Ende. Die Geschichte der letzten Jahrhunderte geht nicht ewig. Und ich sage es jetzt einmal, wenn Europa noch einmal so tief fallen sollte wie 1945. Es wird nicht noch einmal aufstehen, weil dazu ist die Weltsituation inzwischen eine völlig andere. Auch die ökologische. Auch die ökologische. Wir haben ganz andere Voraussetzungen. Aber und drum, das Wichtigste ist doch, wenn ich eine bessere Zukunft will, dann muss ich auf die Jugend und die Kinder achten. Wenn ich als Kultur, als Nation nicht irgendwann von der Bühne der Menschheitsgeschichte abtreten will. Genau, Michael. Aber wie wir schon jetzt konstatiert haben, die Regierungen der Welt kümmern sich im Moment nicht um die Jugend und um die Kinder. Und da herrscht ja auch jetzt eine omnipräsente Kinderlosigkeit. Wir beide sind Eltern und uns gucken jetzt bestimmt viele Eltern oder hoffentlich auch solche, die es werden möchten, zu. Was kann man denen denn vielleicht auch als positiven Ausgang aus unserem Gespräch mitgeben, wie können wir denn den Kindern jetzt durch diese wirklich sehr schwere Zeit am besten helfen? Also ich glaube, dass der Zeitpunkt gekommen ist, wo Widerstand Pflicht ist, in verschiedensten Formen. Und in Italien zum Beispiel hat das funktioniert, soviel ich weiß, berichten die Medien nur darüber, wir sperren trotzdem auf. Ja, da haben die Restaurants und die Lokale. Das Problem ist, wenn einer jetzt in Deutschland, Österreich, in Österreich, Österreich gab es auch jetzt eine Wirtin, eine Mutter, ich sage einmal, die hat aufgeschwört, na, da kommt die Polizei, die macht den Laden dicht. Aber ich kann nicht 100.000 Menschen einsperren. Oder soll einmal die Polizei 100.000 Menschen ein Strafmandat ausstellen und die Gerichte das beantworten? Man müsste das auf das hinauslaufen lassen. Ja, aber das ist typisch deutsch, dass das nicht passiert, oder? Ja, aber das ist der Gehorsam. Aber warum? Ja, der Gehorsam. Man muss sich doch nur mal mit Verlaub das deutsche Schulsystem anschauen. Das steckt immer noch im 19. Jahrhundert drin. Schulreformdebatten gibt es ja sowieso schon lange keine mehr. Mhm. Aber das ist in Österreich auch nicht anders. Ja, also damit sind wir beim kinderlosen Kurz, ja, oder Merkel. Das Einzige, was dem eingefallen ist, ja, obwohl er ja eigentlich jung wäre, ist in seinem inzwischen zweiten Mal an der Regierung, ja, dass die Benotung in der Volksschule wurde aufgehoben, ja, dass das wieder eingeführt wird, also zurück ins 19. Jahrhundert. Ja, und dass die Eltern bestraft werden sollen stärker, die ihre Kinder nicht dafür sorgen, dass die in die Schule gehen. Das war alles. Wie das System, ob das System selber, ja, wie Schulen zu reformiert bin, was dort eigentlich passieren kann, nichts, null. Kein Interesse. In Wahrheit hat doch Europa das System Bildung, also die Politik längst abgehakt. An das System glaubt ja ohnehin keiner mehr, dass dann noch, dass da gebildete Menschen. Wir Eltern, ja, müssen das in die Hand nehmen und uns zusammenschließen. Und es gibt jetzt ja heute im 21. Jahrhundert so viele Möglichkeiten, die wir in den letzten Jahrhunderten ja noch gar nicht hatten. Die Frage ist, brauchen wir dieses Massenbildungs-, in Wahrheit ist es ja ein Betreuungssystem. Ja, das stimmt. Es ist ja ein Betreuungssystem, kein Bildungssystem. Und brauchen wir das ja? Oder gibt es nicht noch? Und es gibt ja, ich erlebe es immer, es gibt ja Initiativen, es gibt ja auch Eltern, ja, oder die engagierte Eltern, die trotz Provokalär sagen, aber ich will trotzdem ein Kind, die Coworking Spaces organisieren, die Arbeit und Beruf zusammenbringen. Gibt es ja, nur nicht, wird nicht groß darüber gesprochen. Es gibt schon so viele kleine funktionierende Modelle. Und das ist in einer Großstadt oder im Land, muss ich das anders angehen. Ja, aber es gibt so viele Möglichkeiten heute in der Zeit, in der wir eigentlich leben, dass ich Bildung und gesundes Aufwachsen miteinander verbinden könnte. Artgerechtes Aufwachsen. Ja? Aber in Wahrheit gehen wir dorthin, was wir mit dem Tier gemacht haben. Schon seit Jahrzehnten. Jetzt wird den Menschen. Zuerst haben wir die Alten weggespielt, erfolgreich, unter Anführungszeichen, die Kinder. Und jetzt sind wir dran. Ja, aber wollen wir als Nutzmensch die nächsten Jahrzehnte? Für welche Ideologie auch immer? Ja? Und die Verschwörungstheorien, die sogenannte. Ja? Einmal, ich will jetzt einmal auf den Kampfbegriff auf das erst gar nicht einlassen. Ja? Aber ich habe da am Eingang des Gesprächs schon was dazu gesagt. Aber der springende Punkt ist doch eigentlich der. Und darauf weist der Weltbestseller-Autor Yuval Noah Harari ja schon hin, vor Jahren, vor dem, was jetzt passiert ist. Die Macht ist entglitten. Sie liegt nicht mehr, oder der Frage, wie lag sie sowieso jemals beim Volk? Aber sie liegt zumindest nicht mehr bei den Politikern, die wir wählen. Und was mich nur erstaunt, es wird so viel Zeit in den alternativen Medien oder sozialen Netzwerken über Schwab und Gates und diese ganzen Typen. Ja. Es ist furchtbar, wenn man sich das anschaut. Jetzt die letzten, ich habe nur kurz reingeklickt, dieser Online-Davos-Gipfel, ja, wo überall der Schwab sitzt und Merkel und so. Da sage ich, wer ist jetzt eigentlich der Chef von Europa? Ja, wer ist eigentlich Klaus Schwab? Das ist ein Privatmann. Ne? Das ist ein Privatmann. Hat keiner gewählt. Also das ist ja versteinerte Mumie dort. Wieso hat der überhaupt irgendetwas zu sagen? Meine Gedanken, genau. Wieso wird das überhaupt nicht hinterfragt? Also ich habe ihn nicht gewählt. Du auch nicht, niemand. Ja? Also auch die wählen, haben ihn nicht gewählt. Ja. Er ist kein Politiker, er ist nichts. Ja. Mit Verlaub. Ja? Und wieso, was hat, der hat doch nichts zu sagen. Aber es wird so viel darüber spekuliert, ob jetzt und wie viel Macht oder Nichtmacht Merkel oder Kurz haben. Der entscheidende Punkt ist doch der, dass uns, dem Volk, die Macht entglitten ist. Dass wir nichts mehr zu sagen haben, im Grunde genommen nur noch Ausführende sind. Das ist doch die einzige relevante Frage. Und nicht, wie viele Geheimbünde gibt es, was macht man hinter den Türen in Davos oder in Brüssel, ist doch in letzter Konsequenz irrelevant. Sondern was können wir tun, dass die Macht wieder, dass wir eine direkte Demokratie bekommen und die Macht wieder zurückgeht ans Volk. Nur der Haken ist, dann müssen wir selber aber auch demokratiefähig sein und werden. Dann kann ich eben nicht wieder nur über den anderen schimpfen, was der macht oder nicht macht. Ja? Dann müssen wir in die Eigenverantwortung kommen, wie das Schweden eben mit dem Covid-19-Weg praktiziert. Ja? Und, aber damit wären wir auch wieder gefordert und wir hätten dann nebenbei, wenn wir das probieren würden wieder, ja, wir hätten dann auch wieder eine humanere und gesündere Gesellschaft. Hast du Hoffnung, dass wir das schaffen? Als Vater von 3 Kindern muss ich die Hoffnung haben. Gute Antwort. Als Historiker habe ich sie derzeit nicht. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich finde, das war ein sehr vielsagendes Schlusswort. Lieber Michael, ich hätte jetzt noch, ich glaube, 3 Stunden mit dir reden können. Ja, es ist so angenehm bei dir. Also, da muss man auch irgendwann mal aufhören. In so einer Atmosphäre ist es natürlich auch sehr angenehm, zu führen. Das Thema gibt auch einfach so unfassbar viel her. Es gibt viel, worüber wir gar nicht gesprochen haben, aber das Sendeformat ist dann irgendwann gesprengt, gute Gründe wiederzukommen. Und nächstes Mal komme ich aber im Sommer, wenn ich vielleicht wandern gehen kann oder so. Alles klar, genauso machen wir das und mal gucken, was im Sommer dann, wie dann unsere Lebensrealität ist. Dann können wir konstatieren, zu dem Gespräch von heute. Die Lebensrealität ist dann immer geworden, so, wie wir sie haben wollen. Es wird Zeit, dass die Menschen wieder Visionen und ihre eigene Vorstellungskraft entwickeln. Genau. Wir klettern nicht mehr auf Bäume und der Mensch hat das Feuer gezähmt. Wir haben vieles vollbracht. Also die Macht wieder zurückzuholen und wieder eine humanere Gesellschaft zu gründen, das könnten wir schon schaffen. Genau, ich denke auch, es liegt eigentlich in unseren Händen, weil wir sind die vielen. Okay, also, Dankeschön, dass du da warst. Dann sehen wir uns bald wieder. Da freue ich mich drauf. Ich wünsche dir alles Gute bis dahin. Und euch, liebe Zuschauer, euch wünsche ich natürlich auch alles Liebe und Gute. Kommt gut durch diese irre Zeit, die wir alle irgendwie mehr oder weniger ertragen müssen. Ich bin wie immer gespannt auf eure Kommentare und Anregungen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Also, alles Liebe. Ja.